ich auch über diese Stelle predigen sollen. Und dann habe ich dazu die alttestamentliche Stelle aus Haggai gelesen und habe dann echt so Gefühl, dass das einfach für die Bewegung ist. Haggai 2, ich lese es jetzt nicht vor, wenn ihr wollt, lest es euch mal durch, prüft es. Ich wollte nur zu der Erschütterung noch ein paar Sachen sagen. Ich glaube, das, was sie gerade gemeint hat, dass wir unsere Wurzeln in Jesus graben. Oft ist das vielleicht ein bisschen so schwammig, ja. Wie mache ich das? Aber ich glaube, dass Jesus das Wort ist und dass wir im Wort gegründet sein müssen und dass wir wirklich, dass das einen Unterschied ausmachen wird, ja. Ob es dir gut geht, ob du der Erschütterung standhältst. Wenn du nämlich in seinem Wort gegründet bist, dann bist du in Jesus und dann bist du in der Wahrheit und dann kann der Sturm kommen. Dann steht dieses Haus auf dem Felsen und es steht nicht auf Sand. Und ich glaube, dass das auch in dieser Haggai-Stelle kommt es raus. Es sagt Gott, fürchtet euch nicht. Das Wort, das ich zu euch geredet habe und mein Geist, die bleiben unter euch, die bleiben in eurer Mitte. Und das sind die Dinge, die wir bekommen haben von Gott und die sind unerschütterlich. Wir haben sein Wort, wir haben seinen Geist, wir haben ein unerschütterliches Reich. Also verlasst euch auf diese Dinge und wir sollen uns, glaube ich, nicht so sehr auf unsere Traditionen, auf unsere Freaks-Traditionen, auf unsere Strukturen verlassen. Mirko hat es gestern ja auch schon gesagt. Ich glaube, das wollte ich damit nochmal bestätigen. Und einen anderen Gedanken, den ich dazu hatte noch, war, dass diese Erschütterung nichts Böses ist. Ja? Gott erschüttert diese Bewegung nicht, um sie kaputt zu machen. Gott hat keinen Gefallen daran, Dinge kurz und klein zu schlagen und destruktiv zu wirken, sondern Gott ist immer ein auferbauender Gott. Gott ist immer positiv und er will neue Sachen, gute Dinge schaffen in uns. Und er sagt ja auch, die Dinge, die erschüttert werden, sollen verwandelt werden. Sie sollen verwandelt werden in etwas Unerschütterliches. Das heißt, wenn du im Moment vielleicht durch eine Zeit der Erschütterung gehst, dann rechne einfach damit, dass Gott an dir arbeitet und dass er dich verwandeln möchte, dass er dein Herz neu ausrichten möchte, ja? Dass er unsere Bewegung neu ausrichten möchte auf die wirklich wichtigen Sachen. Und es ist was Gutes, also hab keine Angst. Und in dieser Stelle steht es auch im Haggai, fürchtet euch nicht, geht weiter, arbeitet, aber verlasst euch wirklich auf mich, verlasst euch wirklich auf mein Wort, auf meinen Geist. Und eine Gedanke dazu noch ist der Gedanke, dass wenn so eine ganze Bewegung durch so einen Prozess geht, ja, dann passiert es nicht einfach so, sondern es sind einzelne Menschen, jeder Einzelne geht durch diesen Prozess. Und es gibt Leute, die sind schon durch die Erschütterung. Es sind Leute vielleicht hier heute, die sind mittendrin, die kennen sich überhaupt nicht mehr aus. Ja. Es geht voll ab. Und es gibt Leute, die kommen erst noch rein. Ja. Und ich glaube, die Gefahr ist immer bei sowas, dass man Grüppchen bildet und dass man mit dem Finger aufeinander zeigt und sagt, schau mal, der und dem geht's nicht gut und mir geht's viel besser. Und ja. Aber wir sind eine Bewegung, wir sind ein Leib und es gibt keine Spaltungen im Leib Christi. Wir sind ein Leib und wir gehen da zusammen durch und wir schauen auf unseren Nächsten und wir helfen uns gegenseitig in diesem Prozess. Amen.